dir oft. Und trotzdem unternimmst du es, mich zu verkuppen und bestellst unverhofft die Anwärterin hier zum letzten Mal. Der Pfarrerin Müll heiratet nicht, noch weniger kann der Erzbischof von Mainz bankrott machen. Was meine Mittelspalt sieht, nützt dir aus, wem gilt der Aufwand denn? Der Kirche, dem Staat, dem Volk baut man ohne Geld. Gib mir ein Maler umsonst ein Bild, selbst wenn ein Dichter den Mund auftut, wie er bezahlt sei. Verschwenden, wie es nennt, kann ich getrost, wenn mich mein Hof dafür dem Luthertum verkaufen darf als Vorspann. Wenn ich will, mit Luther springen, nach meiner Musik. Bestellt mich zum Fürsprech. Ich glaube dieser Lehre nicht wie keiner anderen. Ich sehe nur, dass sie nicht tanzen, wie ein noch so starker Kirchenfürst es wünscht. Niemand kann heute den Schlüssel fassen, ohne mit dieser Macht zu rechnen. Eine Macht von weggelaufenen Mönchen, von aufgepeitschten Bauern, unzufriedenen Bürgern. Die Kittel sind verschieden, die Meinung ist die gleiche. Das macht sie stark. Hast du denn die Folgen bedacht einer Heirat? Zur Unordnung, die schon vorhanden wird, Zerstörung sich gesellen. Die Reiche des Papstes und des Kaisers werden die Erschütterung nicht tragen. Zwingt der Geschichte euren Willen auf, wie frei entfaltet sich an eurem Hof, was in Dummheit anderswo ersteht. Ihr seid nicht gar so weit entfernt vom Wunsch mit eines lutherischen Fürsten, was euer überlegenes Handeln bestimmt. Die Ahnung großer Zusammenhänge muss euch zum wenigsten das hören lassen, was die Leute vorzubringen haben. Lasst eine Tafel herein.